Luftverschmutzung. Die Passagiere einer dreistrahligen Twistar der japanischen All Nippon Airways flogen an einem Augusttag des Jahres 1977 fröhlich auf Sapporo zu. Das Großraumflugzeug zog in einer Höhe von 37.000 Fuß, also rund 12.000 Metern, friedlich dahin. Plötzlich ein Passagierschrei. Qualm in der Kabine, Druckverlust, Sauerstoffmasken fielen heraus, Sturzflug auf eine niedrigere Höhe. Zwei Fensterscheiben waren zerborsten. Sie waren von Objekten getroffen worden, die geheimnisvoll in mehr als 10 Kilometer Höhe umherschwirrten. Meteoriten? UFO-Teile? Die Tristar landete sicher in Sapporo. Die Untersuchung brachte bald des Rätsels Lösung. Was die Scheiben durchschlagen hatte, war Vulkangestein. Es stammte aus dem Vulkan Usudake, der sich etwa südlich von Sapporo befindet. Er war in Aktion getreten und hatte Asche und Steinbrocken bis in die Stratosphäre geschleudert. Einige Jahre später machte sich ein indonesischer Vulkan noch weitaus stärker bemerkbar. Die Boeing 747 flog in der Reiseflughöhe von rund 11.000 Metern an der Küste Javas entlang. Ausnahmsweise wurde dieser Teil der Flugstrecke einmal nicht von schweren Tropengewittern heimgesucht. Sie sind dort sozusagen das Wetter vom Dienst. Die indonesische Inselwelt gehört zu den unwetterträchtigsten Gegenden der Welt. Ein Grund, weshalb Flüge zwischen Ostasien und Australien niemals ohne Wetterradar stattfinden dürfen. Während das sogenannte Bermuda-Dreieck nichts als eine literarische Fiktion ist, ein pseudowissenschaftlicher Flop, ließe sich hier zwischen Singapur, Jakarta und Bali eine echte Teufelswetterecke nachweisen. Doch immerhin, ausgerechnet als die wüsten Tropengewitter Indonesiens offensichtlich zum Auffrischungsurlaub über den Philippinen weilten und alles ruhig war, ereignete sich einer der sensationellsten Zwischenfälle der Zivilluftfahrt. Er ging nur deshalb ohne Katastrophe aus, weil die Cockpitbesatzung ausgezeichnet reagierte und zusammenarbeitete und selbst für diesen außergewöhnlichen Fall noch ein Gegenmittel parat hatte. In völlig klarer Luft und ohne Vorwarnung fielen plötzlich 2 der 4 Triebwerke aus. Während die Cockpit-Crew noch mit den Emergency-Drills beschäftigt war, starb ein 3. Triebwerk. Selbst mit einem einzigen Triebwerk ist jede 4-motorige immer noch flugfähig. Allerdings gibt es eine Menge Probleme wegen des teilweisen Ausfalls der Systeme wie Elektrik, Hydraulik und Pneumatik. Dann setzte auch das 4. Triebwerk aus. Die Piloten fuhren ein Notaggregat aus, das wenigstens den Strom für die wichtigsten Cockpit-Instrumente lieferte, eine Art Miniaturwindmühle, die vom Luftstrom angetrieben wurde wie ein Dynamo. Inzwischen segelte die Maschine abwärts und dem vulkangespickten Bergland Javas entgegen. Während der Jumbo abwärts glitt, gelang es der Crew wieder ein Triebwerk zu starten. Damit landete das Flugzeug dann auf einem indonesischen Flughafen. Das Schockierende für die Crew war nicht der Triebwerkausfall an sich gewesen. Denn beim halbjährlichen Training im Simulator werden Triebwerkausfälle bis zu 3 Motoren gleichzeitig geübt. Doch stets lässt sich dabei aus den Instrumenten der Grund für den Ausfall ablesen. Überhöhte Öltemperatur, kein Öldruck, keine Treibstoffzufuhr, erhöhte Triebwerktemperatur, Motorbrand. Doch bei diesem sensationellen Fall schieden all diese Möglichkeiten aus. Was war geschehen? Geschehen war, was eigentlich eine Sonderwarnung des zuständigen meteorologischen Dienstes hätte ergeben müssen, doch niemand hatte die Crew vorgewarnt. Kurz vorher war einer der zahlreichen Vulkane Javas heftig ausgebrochen. Sein Aschenregen war bis in die Stratosphäre geschleudert worden. Durch diesen Aschenregen war der Jumbo geflogen. Der feine, unsichtbare Staub hatte die Einlassschichte der Turbinen verstopft. Nichts irritiert eine Cockpitbesatzung so wie ein Störfall, der an den Instrumenten nicht ablesbar ist. Doch ein Anzeigegerät für Vulkanaschenstaub ist in keinem Jet eingebaut. Sie hatte trotzdem geistesgegenwärtig reagiert.